ist, hebt er uns, indem er uns verführt. Doch ob es Träume sind, ob Fluch, ob Segen, das lässt er alles menschlich übersehen. Gemeinsamkeit von Geistern und von Weisen, vielleicht, vielleicht doch nicht, in einem Raum bestimmt von Ozean und Wände kreisen, das ist für viele Thank you.